Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So when he talks about Jesus had the attitude to suffer and left an example. Als er darüber spricht, dass Jesus zu leiden bereit war und ein Beispiel gegeben hat. It tells us in verse 22 that he never sinned and he never spoke deceitfully. Heißt es in Vers 22, er hat nie gesündigt und nie trügerisch, arglistig geredet. And then look what it says in verse 23. Und dann steht in Vers 23. When he was verbally abused, he did not return with an insult. Als er beschimpft wurde, gab er keine Beleidigung zurück. When he suffered, he would not threaten retaliation. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Listen to me, my friend. Hör mir zu, mein Freund. Isn't it the same Jesus who actually said that he could do it? Ist es nicht derselbe Jesus, der gesagt hat, dass er das tun könnte? Do you know what Jesus said? Weißt du, was Jesus gesagt hat? When Peter took the sword and tried to stop Jesus from suffering, Jesus rebuked him. Als Petrus das Schwert nahm und versuchte, Jesus vom Leiden abzuhalten, wies Jesus ihn zurecht. Jesus is the one who healed the guy whose ear Peter cut off. Jesus ist derjenige, der den Mann geheilt hat, dessen Ohr Petrus abgeschnitten hatte. But look. Doch schau. And this is something that I find so amazing. Und das ist etwas, das ich so erstaunlich finde. Peter said to Jesus. Petrus sagte zu Jesus. You are not going to go to the cross. In other words, you're not going to suffer. Du wirst nicht ans Kreuz gehen. Mit anderen Worten, du wirst nicht leiden. And when Peter said to Jesus, when Peter wanted to protect Jesus from suffering. Als Petrus das zu Jesus sagte, als Petrus Jesus vor dem Leiden schützen wollte. You know what happened? Weißt du, was dann geschah? That's when Jesus said, Satan, go you behind me. Daraufhin sagte Jesus, Satan, geh hinter mir. Think. Überleg mal. I have one time asked the question. Ich habe einmal die Frage gestellt. If you could choose between having Peter as your closest friend or Judas, who would you like to have? Wenn du wählen könntest, ob du Petrus oder Judas als deinen engsten Freund haben wolltest, wen würdest du gerne nehmen? Every Christian has told me, of course, Peter. Jeder Christ hat mir geantwortet, natürlich Petrus. Think about it. Denk mal darüber nach. Peter wanted to stop Jesus from suffering. Petrus wollte Jesus davon abhalten zu leiden. But by doing so, he wanted to stop Jesus from fulfilling his purpose. Aber damit wollte er Jesus davon abhalten, seine Bestimmung zu erfüllen. And Judas, actually, who caused the suffering of Jesus, brought Jesus into his purpose. Und Judas, der eigentlich das Leiden Jesu verursacht hat, hat Jesus in seine Bestimmung gebracht. It shows what a wrong attitude we have so often. Das zeigt, wie falsch unsere Einstellung oft ist. So Jesus embraced his suffering because he knew that was part of his purpose. Jesus nahm also sein Leiden an, weil er wusste, dass es Teil seiner Bestimmung war. Oh, Reinhard, but we are not called to suffer. We are called to live an abundant life. Ach, Reinhard, aber wir sind nicht dazu berufen zu leiden, sondern ein Leben in Fülle zu führen. Really? Wirklich? Didn't Jesus say, if they've persecuted me, they will persecute you too? Hat nicht Jesus gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen? Didn't Jesus say, if they've hated me, they're gonna hate you too? Hat nicht Jesus gesagt, wenn sie mich gehasst haben, dann werden sie auch euch hassen? Isn't Paul the one who said, everyone who wants to live a godly life will suffer persecution? Ist es nicht Paulus, der gesagt hat, jeder, der ein gottgefälliges Leben führen will, wird Verfolgung erleiden? I've been honestly concerned. Ich bin ehrlich besorgt darüber. About how many Christians embrace a theology that avoids suffering. Wie viele Christen eine Theologie vertreten, die Leiden vermeidet. For instance, zum Beispiel, when I tell them I believe that we all will go through great tribulation, people freak out. Wenn ich ihnen sage, dass ich glaube, dass wir alle durch große Bedrängnis gehen werden, flippen die Leute aus. They don't want that. Das wollen sie nicht. They want a theology where Jesus takes them out and lets everybody else suffer. Sie wollen eine Theologie, in der Jesus sie herausnimmt und alle anderen leiden lässt. Now, whatever you believe about the end times, of course you're free to believe. Was auch immer du über die Endzeit glaubst, es steht dir natürlich frei, das zu glauben. But I'm telling you, there comes a time and we are approaching that time. Doch ich sage, dass eine Zeit kommt und wir nähern uns dieser Zeit. Where those who will truthfully advance the kingdom will have to embrace suffering for the sake of Jesus. In der diejenigen, die das Reich Gottes wahrhaftig voranbringen wollen, um Jesu Willen, Leiden in Kauf nehmen müssen. I'm not talking about suffering because you made bad choices. Ich spreche nicht davon, dass du leidest, weil du schlechte Entscheidungen getroffen hast. Peter said himself that somebody's talking about. Petrus sagt selbst, dass er nicht davon redet. I'm not talking about suffering because you're sick. Ich spreche nicht vom Leiden, weil du krank bist. No, because Jesus already carried that away on the cross. Nein, das hat Jesus schon am Kreuz auf sich genommen. I'm talking about suffering because you firmly stand up for Jesus Christ. Ich spreche vom Leiden, weil du entschlossen für Jesus Christus aufstehst. There are already places in this world today. Es gibt heute schon Orte in dieser Welt. Where if you position yourself for the true Christian values, you have to suffer. An denen du leiden musst, wenn du dich für die wahren christlichen Werte positionierst. I've seen so many preachers. They are politically correct because they want to avoid suffering. Ich habe so viele Prediger erlebt, die politisch korrekt sind, weil sie das Leiden vermeiden wollen. You know, I recently said to some very, very close friends of mine. Ich sagte kürzlich zu einigen sehr engen Freunden von mir. I'm willing to go to a terrible prison here in Brazil for standing up for what I believe. Ich bin bereit, hier in Brasilien in ein schreckliches Gefängnis zu gehen, weil ich für das einstehe, was ich glaube. Look, the example that Jesus gave us. Das Beispiel, das Jesus uns gegeben hat. He didn't threaten, he didn't fight back. Er hat nicht gedroht, er hat sich nicht gewehrt. And yet he had an option. Und doch hatte er eine Wahl. How do we know he had an option? Woher wissen wir, dass er eine Wahl hatte? He said, I can ask my Father and he will send me a legion of angels. They will get me out of this suffering. Er sagte, ich kann meinen Vater bitten und er wird mir eine Legion Engel schicken, die mich aus diesem Leiden herausholen. Aren't you glad that our Jesus embraced suffering? Bist du nicht froh, dass unser Jesus das Leiden auf sich genommen hat? Look how Peter finishes his statement. Sieh dir an, wie Petrus die Aussage abschließt. Jesus faithfully entrusted himself into the hands of God who judges righteously. Jesus hat sich treu in die Hände Gottes begeben, der gerecht richtet. I'm going to tell you something about this sentence. Ich sage dir jetzt etwas über diesen Satz. How you handle suffering shows whom you really trust. Wie du mit Leiden umgehst, zeigt, wem du wirklich vertraust. Let me tell you that again. Ich sage es dir noch einmal. How you handle suffering shows whom you really trust. Wie du mit Leiden umgehst, zeigt, wem du wirklich vertraust. If you completely trust and trust yourself into the hands of God, wenn du dich ganz in die Hände Gottes begibst, you don't have to fight those people who cause suffering to you. Musst du nicht gegen die Menschen kämpfen, die dir Leid zufügen. You just trust your life into the hands of God. Du legst dein Leben einfach in die Hände Gottes. See, the very, very worst thing that people could ever do to you for the sake of Jesus is the best thing. Das Schlimmste, was Menschen dir um Jesu Willen antun können, ist das Beste, was sie dir antun können. The worst thing is they could take your life, which is the best thing. Das Schlimmste ist, dass sie dir das Leben nehmen können, was das Beste ist. So you can smile and say, go ahead and take my life, I'm ready to go to Jesus. Du kannst also lächeln und sagen, nur zu, nimm mir mein Leben, ich bin bereit, zu Jesus zu gehen. It's time to change your attitude about suffering. Es ist an der Zeit, deine Sichtweise auf das Leiden zu ändern. See you tomorrow. Bis morgen.